Ja, bist du es, Arnold? Ach du, Jane. Entschuldige, ich hatte gestern Abend so plötzlich eine Idee, bei dir mal anzurufen. Nein, Arnold ist nicht da. Ich dachte, er wäre bei euch in Summerfield. Ach so, zu einem Klienten. Mein Gott, wie spät haben wir es eigentlich? 16:30? Nein, oh nein, da irrst du dich. Es ist alles völlig in Ordnung. Jane, ja, ich weiß, ich kann dir nichts vorschwindeln. Du, ich glaube, er kommt. Zwei Autos halten draußen vor dem Haus. Ja, Arnold ist dabei. Du, Jane, vergiss den Anruf, ja? Bis später. Guten Morgen, Arnold. Guten Morgen, Naomi. Du kennst sicher die Herren Jerome, Senior und Junior, Besitzer der Jerome-Ladenkette. Hallo, Mrs. Shaw. Hallo. Ich habe mit den Herren noch etwas zu besprechen. Ach, sei doch so nett und besorg uns einen Schluck heißen Kaffee. Das Mädchen schläft noch. Ich werde mich selbst kümmern. Möchtest du den Kaffee ins Arbeitszimmer? Ja, natürlich. Bitte, meine Herren. Ich bin eine eifersüchtige, dumme Pute. Sein letzter Zeuge. Hörspiel von Monika Kubisch nach einer Erzählung von Helen Nielsen. Der Kaffee, meine Herren. Danke, Liebes. Stell hin, ich kümmere mich schon. Du musst dich an jedes Wort erinnern, Kenneth. Vor Gericht zählt jedes einzelne Wort. Ich habe niemanden auf der Kreuzung gesehen. Mir war nur so, als hätte ich irgendeinen Aufprall gespürt, wie von einem Stein. Nein. Ich glaubte, eine Katze oder ein Kaninchen überfahren zu haben. Da dort draußen am Flughafen ist freies Gelände und nachts allerlei Viehzeug auf der Straße. Steht eine Ampel an der Kreuzung. Ja, aber die Straße war leer, ich hatte freie Fahrt. Stand die Ampel auf grün oder auf rot? Die Frau muss bei rot über die Straße gelaufen Wenn sein. Wenn Sie möchten, dass ich diesen Fall übernehme, dann möchte ich noch etwas anderes hören. Mr. Shawn, ich weiß, Sie haben Ihren Preis. Meine eigenen Rechtsanwälte sind für diesen Fall nicht geeignet. Die wissen, wie man Verträge formuliert und das Geld bei Kunden eintreibt. Sie sind der beste Rechtsanwalt für meinen Jungen. Deswegen habe ich keine Zeit verloren und mich sofort mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Ich werde bezahlen, was Sie fordern. Ich meine nicht die Höhe des Honorars. Ich muss wissen, was in der Nacht tatsächlich passiert ist. Mit Klienten, die mir gegenüber nicht aufrichtig sind, gebe ich mich nicht ab. Also, Mr. Kenneth Jerome, Sie sind bei Rot über die Kreuzung gefahren. Und haben Sie die Frau überfahren, ja oder nein? Ja. Mhm. Erst fuhr ich weiter. Dann hielt ich, setzte das Stück bis zur Kreuzung zurück. Die Frau lag noch immer da. Tot. Niemand hätte ihr helfen können. Und da packte mich die Angst. Ich drückte aufs Gaspedal und fuhr los nach Hause. Na bitte. Überlegen Sie mal, Kenneth, hat die Polizeistreife, die bei Ihnen so überraschend auftauchte, hatten diese Männer an der Kreuzung etwas gesehen? Nein, ganz bestimmt nicht. Also gibt es keinen Zeugen für den Unfall? Na, die Polizei hat nichts gesehen. Aber? Mein Junge hat Hemmungen, verstehen Sie. Ich will es Ihnen sagen, es gibt einen Zeugen. Der hat doch die Streife auf den Jungen gehetzt. Das sieht nicht gut aus, meine Herren. Ich möchte Ihnen gerne helfen, aber ich befürchte große Schwierigkeiten. Schlagen Sie alle Schwierigkeiten aufs Honorar drauf. Ich pflege die Prozesse für meine Klienten zu gewinnen, Mr. Jerome. Dieser Zeuge kann Ihrem Sohn alles verderben. Ist es ein Mann oder eine Frau? Ein guter Bekannter hat sich auf dem Revier erkundigt. Er ist nämlich... Das interessiert mich nicht. Henry Babcock heißt der Zeuge. Er ist 45 Jahre alt, Portier und Hilfskraft im Century Club. Schauen Sie, so einer wird uns doch keinen Ärger machen. Der kennt das Leben. Weiß, auf welcher Seite das Brot gebuttert wird. Ich schau mal einfach bei ihm hinein. Mit Zeugenbestechung gebe ich mich nicht ab. Und Ihnen würde ich es auch nicht raten. Ganz wie Sie meinen, Mr. Shawn. Und stecken Sie Ihr Scheckheft wieder ein. Ich habe mich noch nicht entschieden. Seien Sie doch Mensch, Mr. Shawn. Sie werden doch so ein junges Blut wie mein Sohn nicht im Stich lassen. Mr. Jerome. Ich werde Sie innerhalb von 2 Tagen wissen lassen, wie ich mich entschieden habe. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Komm, Kenneth. Auf Wiedersehen, Mr. Shawn. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Fran? Ja? Verzeih, dass ich dich jetzt stören muss, Liebe, aber Ja, ich habe die Jeromes getroffen unten an den Serpentinen, wie verabredet. Ja, eine dicke Sache. Jerome Junior hat heute Nacht eine Frau überfahren. Natürlich seine Schuld. Und es gibt dafür auch noch einen Zeugen. Nein, zugesagt habe ich noch nicht. Na, sicher, der alte Jerome zahlt jeden Preis, aber der Zeuge entscheidet alles. Deswegen rufe ich dich auch an. Ach, schreib doch bitte auf. Henry Babcock, 45, Portier im Century Club, hast du? Besorg alles, was du erfahren kannst. Frühere Berufe, Einkommen, Liebe, Schwächen. Vom Jahr null an. Es muss schnell gehen. Es tut mir sehr leid, aber es muss sofort sein. Ah, das würde ich jetzt auch lieber tun. Du auch, Liebes. Danke. Ist sie das? Du, Naomi? Ich dachte, du wärst längst wieder im Bett. Ist es Fran, deine Sekretärin? Ist sie was? Was meinst du? Ist sie die Frau, mit der du heute Nacht zusammen warst? Und in den anderen Nächten, wenn du beruflich außerhalb warst? Ach, du redest Unsinn, Naomi. Bitte leg dich wieder hin. Geh hinauf. Ich gehe wirklich. Ja. Stufe für Stufe. Wie er es will. Ein unartiges Kind wird schlafen geschickt. Nein. Arnold, ich will deine Antwort. Eine Antwort worauf? Auf meine Frage natürlich. Ist es frei? Meine Liebe, du hast die sehr peinliche Begabung, unmögliche Fragen zur unmöglichen Zeit zu stellen. Schau auf die Uhr. Ich bin wirklich müde, sehr müde. Muss aber in wenigen Stunden wieder fit sein. Ich bitte dich sehr, darauf Rücksicht zu nehmen, oder ist das zu viel verlangt? Also schlaf gut, Naomi. Ja, Rechtsanwaltsbüro Sean? Es tut mir schrecklich leid, Mr. Jerome. Sie haben wieder Pech. Mr. Sean musste zum Staatsanwalt. Ich rufe Sie an, sobald er zurück ist. Ganz bestimmt. Entschuldigen Sie, Mrs. Sean. Sicher wollen Sie zu Mr. Sean. Ach, er ist wohl nicht hier. Doch, aber ich darf ihn jetzt nicht stören. Ich glaube, mein Mann hat meinen Autoschlüssel eingesteckt, Miss... Sagen Sie bitte Fran zu mir. Nur Fran. Also, Mr. Sean hat Ihren Autoschlüssel hier. Was machen wir denn da? Diese Männer sind und bleiben große Kinder und wir Frauen haben darunter zu leiden. Ach, ruf doch bitte den alten Jerome an, Fran. Ich übernehme die Verteidigung. Mhm. Was du über Babcock besorgt hast, ist vorzüglich. Ja, und was möchtest du, Naomi? Mrs. Sean vermisst Ihren Autoschlüssel. Ach. Ja. Den Autoschlüssel? Hast du ihn nicht? Nein. Und das weißt du ganz genau. Komm bitte. Also, was möchtest du hier? Ich wollte nur deine Sekretärin kennenlernen. Verzeih diese weibliche Schwäche. Du hast einen guten Geschmack. Und ich bitte dich, nicht geschmacklos zu werden. Weich nicht wieder aus, Arnold. Ich muss es wissen. Gibt es eine andere Frau? Ja. Ist sie es? Deine Sekretärin. Ist der Name so wichtig? Nein. Gut, Arnold, dann also Scheidung. Scheidung? Keinesfalls. Und warum nicht? Ich bitte dich, nach fast 15-jähriger Ehe. Ja, das wäre dir peinlich. Und es könnte auch deinem Ruf schaden. Ein angesehener Rechtsanwalt muss in unserer Stadt auch heute noch eine intakte Ehe präsentieren. Ja, das gehört zum Image. Du irrst. Es geht nicht so sehr um mich als um die Kinder. Ich möchte dich bitten, auf sie Rücksicht zu nehmen. Nimmst du Rücksicht auf sie? Diese Frage ist sehr unfair, Naomi. Ich habe dir die neue Konstellation nicht verschwiegen, weil ich zu dir aufrichtig bin. Ich kann doch bei dir so viel Qualität voraussetzen, dass du mir wegen meiner Offenheit nicht auch noch Vorwürfe und Schwierigkeiten machst. Schließlich, du hast mich doch mal sehr geliebt. Ja, ich habe dich sehr geliebt und darum auch geheiratet. Aber heute... Jeder geht bei seiner Heirat ein unkalkulierbares Risiko ein. Hast du das nicht gewusst? Ich habe es meinem Vater nicht glauben wollen. Dein Vater hat mich nie besonders gemocht. Mein Vater hat nicht an die uneigennützige Liebe eines mittellosen Rechtsanwaltes zu der Tochter eines reichen und einflussreichen Richters geglaubt. Ich habe ihm beweisen wollen, dass er sich irrt. Dein Vater hat das Leben gekannt, mein Liebes. Ich habe ihm sein Misstrauen nie verübelt. Im Gegenteil, es hat mich nur angestachelt, dich zu heiraten. Und wir bleiben auch verheiratet. Es wird sich zwischen uns nichts ändern. Das weiß ich noch nicht. Bestimmt. So, und jetzt entschuldige mich bitte. Ja, ich gehe schon. Also... Du bist eine großartige Frau, Naomi. Hallo, Arnold. Ach, Naomi, du hier im Gericht? Auf wen wartest du? Auf den Beginn der Verhandlung. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass dieser Jerome-Prozess wichtig ist. Für mich ist jeder Prozess wichtig. Ja, du willst immer gewinnen. Ich eigne mich nicht zum zweiten Sieger. Bitte nimm dieses Eingeständnis nicht zum Anlass für einen neuen Streit. Ich möchte nicht mit dir streiten. Das freut mich. Du willst wirklich bei dem Prozess dabei sein? Ja. Du weißt doch, dass dein Mandant schuldig ist. Was ich weiß, das ist für die Geschworenen ohne Belang. Und Kenneth Jerome bleibt unschuldig, solange die Geschworenen ihn nicht verurteilt haben. Und du wirst es verhindern, dass er verurteilt wird. Das ist mein Job. Und er sichert mir und auch dir unseren Lebensstandard. Arnold, gib der Wahrheit eine Chance. Das ist doch eine für dich. Du verstehst, was ich meine. Ich verstehe dich wirklich nicht. Früher hast du dich über jeden Freispruch gefreut, den ich den Geschworenen abgerungen habe. Und jetzt, entschuldige mich, die Verhandlung beginnt. Nun, Mr. Babcock, Sie haben vorhin ausgesagt, dass Sie gesehen haben, wie das Auto meines Mandanten bei Rot über die Kreuzung fuhr und Mrs. Agnes Thompson tödlich verletzte. Das haben Sie doch gesehen. Ja. Sie haben auch gesehen, dass das Auto knapp 50 Meter weiterfuhr, anhielt, bis in die Höhe der toten Frau zurücksetzte und dann wieder weiterfuhr, ohne dass mein Mandant, Mr. Kenneth Jerome, das Fahrzeug verlassen hätte. Nun, Mr. Babcock. Ja. So war es. Ja, war es wirklich so? Ich könnte aufstehen und sagen, der Zeuge hat recht. Ich weiß es. Und mein Mann weiß es auch. Das kann ich beschwören. Aber der Richter müsste die Geschworenen auffordern, meine Worte zu vergessen. Und sie würden auch in keinem Protokoll stehen. Ich habe gelauscht. Solche Aussagen haben kein Gewicht. Mr. Babcock, zur Zeit des Unfalls saßen Sie auf einer Bank an der Bushaltestelle und warteten auf den Bus. Wie weit ist die Bank von der Kreuzung entfernt? Das kann ich nicht so genau sagen. Jedenfalls nicht sehr weit. Nicht sehr weit. Ich fürchte, diese Angaben sind für die Geschworenen keine große Hilfe. Ist es so weit wie von Ihnen bis dorthin, wo Mr. Kenneth Jerome jetzt sitzt? Tja, wissen Sie. Sie müssen das wissen, nicht ich. Also, ist es soweit? So ungefähr. Also ja. Sie müssen verstehen... Babcock ist genauso alt wie du, Arnold. Ein müder, verbrauchter, unscheinbarer Mann. Nur seine dicken Brillengläser fallen an ihm auf. Ja, Henry Babcock. Du hast dich bei der Polizei gemeldet, als Zeuge, weil du ein guter Bürger bist. Du konntest nicht ahnen, dass du gegen einen Arnold Shawn bestehen musst. Er wird dich von einer Falle in die andere locken. Erbarmungslos. Nun, Mr. Babcock, es war so gegen 3:30 in der Früh, als Sie nach Ihrer Arbeit im Century Club auf der Bank an der Bushaltestelle saßen und darauf warteten, nach Hause zu fahren. Wo wohnen Sie denn, Mr. Babcock? In Inglewood. Dort habe ich eine Dreizimmerwohnung. Ah, aber Sie wohnen dort nicht allein. Doch. Seit meine Frau vor 3 Jahren gestorben ist. Oh, mein Mitgefühl, Mr. Babcock. Fühlen Sie sich nicht sehr einsam, wenn Sie nachts, besser gesagt am frühen Morgen, in Ihre leere Wohnung heimkommen, oder? Doch. Ziemlich einsam. Aber Sie haben doch sicher Freunde. Freunde? Ich weiß nicht. Ich meine Freunde auf Ihrer Arbeitsstelle im Century Club. Wie ich hörte, sind dort neben männlichen auch weibliche Unterhalter beschäftigt, darunter einige sehr... sehr attraktive Damen. Und ich weiß, dass Sie den jungen Damen gerne einen Gefallen tun. Ihnen zum Beispiel Kaffee in die Garderobe bringen. Einspruch, Euer Ehren. Ich erhebe Einspruch gegen die Richtung dieses Verhörs. Wir sind nicht vor Gericht, um im Privatleben des Zeugen herumzuschnüffeln, sondern um herauszufinden, ob der Angeklagte Kenneth Jerome schuldig oder nicht schuldig ist. Bravo, Herr Staatsanwalt. Das ist auch meine Meinung. Aber Die Aussage des einzigen Zeugen der Anklage steht im direkten Gegensatz zu der Aussage meines Mandanten, der sich unschuldig weiß. Also muss einer der Herren sich irren oder lügen. Darum halte ich es für keine Ungesetzlichkeit, den Charakter des Zeugen zu ergründen. Ebenso vertretbar finde ich es, dass ein einsamer Witwer Kaffee in einen Umkleideraum für Clubdamen bringt. Oder finden Sie etwas Ehrenrühriges daran, Herr Staatsanwalt? Keineswegs. Aber ich... Einspruch abgelehnt. Fahren Sie an der Befragung des Zeugen fort, Herr Verteidiger. Danke, euer Ehren. Also, Mr. Babcock, wir wissen, dass Mrs. Agnes Thompson von Osten her auf die Kreuzung zukam. Das bedeutet doch, dass die Frau für Sie von hinten kam. Von hinten, das stimmt. Mhm. Und Sie saßen auf der Bank an der Bushaltestelle mit dem Gesicht zur Straße. Mit dem Gesicht zur Straße. Die Ampel, die nach Ihrer Aussage auf Rot stand, befindet sich rechts von der Bank, auf der Sie saßen. Und diese Ampel ist nach Ihrer Aussage von der Bank so weit entfernt, wie Sie, Mr. Babcock, sich jetzt von Mr. Kenneth Jerome entfernt befinden. Ja, ja. Sie saßen also auf der Bank, müde von der Nachtarbeit und warteten auf den Bus. Dabei haben Sie auf die Ampel geschaut und gesehen, dass sie rot war. Ja, sie war rot. Und bevor die Ampel zu grün wechselte, raste das Auto meines Mandanten über die Kreuzung und fuhr Mrs. Thompson an, die Sie vor dem Unfall nicht bemerkt hatten, weil die gute Frau ja von hinten kam. Einen Moment, da verstehe ich etwas nicht. Sie müssen Ihren Kopf, Mr. Babcock, Sie müssen doch Ihren Kopf nach rechts gedreht haben, weil Sie die Ampel gesehen haben. Ja, das habe ich. Aber wieso haben Sie dann nicht Mrs. Thompson gesehen, als sie sich anschickte, die Straße zu überqueren? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich war sie noch nicht an die Kreuzung ran, als ich hinguckte. Ja, möglich. Möglich. Aber in diesem Falle müssten Sie ja eine Weile von der Ampel fortgeschaut haben. Die Ampel war die ganze Zeit rot, Sir. Dabei bleibe ich. Aber Mrs. Thompson haben Sie nicht gesehen. Vielleicht kam sie so schnell gelaufen, dass ich sie nicht sehen konnte. Gelaufen? Mrs. Thompson hatte viele Stunden am Bett ihres kranken Enkelkindes zugebracht. Bestimmt war sie sehr müde und erschöpft. Warum hätte sie da laufen sollen? Das weiß ich nicht. Vielleicht hatte sie Angst. Angst? Wovor? Es war spät und dunkel. Für eine einzelne Frau kann es zu dieser Zeit ganz schön gefährlich werden auf der Straße. Man liest ja dauernd von diesen Dingen in der Zeitung. Wer liest so etwas? Ich meine das ganz allgemein. Alle lesen es. Ah, also Sie lesen das. Ja, und was lesen Sie bitte? Ja, was halt so passiert nachts auf den Straßen? Räubereien, Überfälle, Vergewaltigungen. Ah, das also lesen Sie jeden Tag, wenn Sie allein sind. Wenn Sie in Ihrer leeren Wohnung sitzen, zurück von einer Beschäftigung, die Sie oft in die Garderobe junger, hübscher Damen führt, die bestimmt nicht sehr prüde sind und sich nicht genieren, von Ihnen, Mr. Babcock, nur in halb oder gar nicht bekleidetem Zustand gesehen zu werden. Einspruch, euer Ehren, Einspruch. Das ist eine Hinrichtung, Arnold. Kein Verhör. Du bist kein Anwalt des Rechts, sondern des Unrechts. Warum bist du so unmenschlich geworden? Lass uns eine Chance, Arnold. Ich bitte dich. Überlegen Sie noch einmal, Mr. Babcock. Sie sitzen auf der Bank, drehen den Kopf nach rechts, sehen die Ampel. Gut. Ja, wieso sehen Sie aber nicht Mrs. Thompson, wie sie die Kreuzung betritt? Tja, vielleicht habe ich sie gehört. Nur gehört und nicht gesehen. Gehört? Aber wo waren Ihre Augen inzwischen? Hätten Sie müde vor sich hingedöst, so hätten Sie die Ampel nicht gesehen. Aber Sie waren ja munter. So munter, um die Ampel aufmerksam beobachten zu können. Nun, warum haben Sie dann Mrs. Thompson nicht gesehen? Oder? Haben Sie sie doch gesehen? Nein. Sind Sie sicher? Wirklich sicher? Vielleicht haben Sie sie doch gesehen, sogar mit ihr gesprochen. Nein, nein. Standen Sie nicht von der Bank auf, Mr. Babcock, und gingen auf die Frau zu? Nein, ich bin nicht aufgestanden. Und trotzdem trat die Frau plötzlich auf die Straße und lief vor ein herankommendes Auto, dessen Scheinwerfer Sie, Mr. Babcock, doch gesehen haben. Die Scheinwerfer waren zu sehen, bestimmt. Na bitte. Weshalb sprang dann die Frau plötzlich auf die Straße, wenn nicht, wie Sie selbst sagen, vor schrecklichem Entsetzen? Ich weiß es nicht. War zu dieser Zeit noch ein anderer Mensch in der Nähe? Nein. Dann kann also nur ein einziger Mensch Mrs. Thompson erschreckt haben. Sie. Ich habe nicht behauptet, dass ich sie erschreckt habe. Aber Sie gaben es zu bedenken. Sie gaben zu bedenken, dass die Frau möglicherweise gelaufen ist. Das ist doch sehr interessant. Und ich bin sicher, dass die Geschworenen ihre Überlegungen nicht vergessen. Oh, ich bitte, diesen letzten Satz zu streichen. Danke, euer Ehren. Mr. Babcock, da Sie mit auffälliger Hast bereit waren, zu den Vorfällen in jener Nacht auf der Kreuzung Ihre Aussage vor Gericht zu leisten, möchte ich Sie sehr freundlich daran erinnern, dass Sie unter Eid stehen. Und Sie jetzt auffordern, sagen Sie die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Ich... Ich habe die Wahrheit gesagt. Mr. Babcock. Wie lange sind Sie im Century Club schon beschäftigt? Was? Wie lange? Ich muss überlegen. 10. 10 Monate, denke ich. Stimmt. Und wo haben Sie vorher gearbeitet? Ich will es dem Gericht sagen. Vor Ihnen steht ein ehemaliger Lehrer für Mathematik und technisches Zeichnen, der 14 Jahre lang an der Freeman High School unterrichtet hat. Ist das richtig? Ja. Sagen Sie mal, warum arbeitet denn ein Mann Ihres Bildungsgrades als Portier in einem drittklassigen Nachtclub? Weshalb sind Sie so tief gesunken? Das kann ich erklären. Ich auch. Meine Brille. Bitte geben Sie mir meine Brille. Sie mussten Ihren Beruf als Lehrer aufgeben, weil Sie fast blind waren, Mr. Babcock. Das stimmt nicht. Ich hatte nur den grauen Star. Sie mussten ihn aufgeben, weil Ihre Sehkraft um 85% geschwächt war. Vor 8 Monaten mussten Sie sich operieren lassen, weil Sie absolut farbenblind waren. Die Operation ist geglückt. Mit einem Auge sehe ich bereits wie früher. In einem Jahr kann ich zur zweiten Operation kommen. Dann werde ich meine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen können. Denn meine Augen werden dann so gut wie neu sein. Aber Sie waren nicht so gut wie neu, als Sie neulich nachts meinen Mandanten bei Rot über die Kreuzung haben fahren sehen wollen. Mit meiner Brille kann ich Farben erkennen. Mit welchem Auge? Mit dem linken, das ist operiert. Aber die Ampel war zu Ihrer Rechten. Ich habe mich umgedreht. Aber Mrs. Thompson haben Sie nicht gesehen. Das konnte ich nicht. Warum? Warum, Mr. Babcock? Ich kann nicht seitwärts sehen, nur geradeaus. Und wie weit geradeaus? Von der Zeugenbank bis zum Beklagten? Das ist die Entfernung, die Mr. Babcock unter Eid mit der Entfernung von der Bank, auf der er zur Zeit des Unfalls saß, bis zu der Stelle, an der der Unfall geschah, gleichsetzte. Ich bitte an Ort und Stelle hier nachzuprüfen, ob diese Entfernung mehr als 9 Meter beträgt. Ich bin sicher, sie ist sogar kürzer. Die Entfernung zwischen Bank und Unfallstelle ist bereits geprüft worden. Meine Damen und Herren Geschworenen, diese Entfernung beträgt über 18 Meter. Dieser Zeuge ist nicht nur farbenblind und unfähig, aus den Augenwinkeln zu sehen, nein, er ist völlig unfähig, einfache Entfernungen zu schätzen. Wenn er nicht vorsätzlich lügt, wenn er nicht die Bank verließ und einen Grund weiß, weshalb Mrs. Thompson vor ein schnellfahrendes Auto lief, dann ist doch die nachsichtigste Folgerung nur diese. Die doppelte Tragödie. Verlust seiner Frau und der Sehkraft hat den Geist dieses armen Menschen geschwächt. Deswegen. Und weil er nicht in der Lage ist, zuverlässige Angaben über irgendwelche Dinge optischer Natur zu machen, ist wohl allen in diesem Gerichtssaal klar, dass dieser Zeuge untauglich ist, vor Gericht auszusagen. Arnold. Du bist doch zur Verhandlung geblieben, Naomi. Soll ich dir zu dem Freispruch des Kenneth Jerome gratulieren? Ich bekam ihn leichter, als ich dachte. Warum hast du Babcock keine Chance gelassen? Warum? Meine Liebe, vor diesem Gericht gibt es keine Schuldigen und Unschuldigen. Es gibt nur Fixe und Tote, verstehst du? Ich gehöre nun mal zu den Fixen. Glaubst du, dass Babcock nach diesem Prozess jemals wieder eine Stellung in einer Schule bekommen wird? Ach, wenn er Manns genug ist, wird das schon schaffen. Aber das ist nun wirklich nicht meine Sorge. Wie ist es nur möglich, dass ich dich je geliebt habe? Das begreife ich nicht. Bist du mit deinem Auto gekommen? Ja. Wie schön. Mein steht nämlich in der Werkstatt. Ich habe um 5 eine Verabredung und bei diesem Wetter bekommst du hier ums Verrecken kein Taxi. Könntest du mich ein Stück mitnehmen? Ja. Das kann ich. Du bist ein feiner Kerl. Hol bitte den Wagen, ich warte vorne an der Straße. Wie war das, Arnold? Es gibt nur Fixe und Tote. Du gehörst zu den Fixen. Aber ich zu den Verlierern, zu den Babcocks. Könnte es nicht mal umgekehrt sein? Ich zu den Fixen und du... Hallo, Naomi! Hier bin ich! Der Mann ist tot. Kennen Sie ihn? Ist das Ihr Mann, Madam? Ja, mein Mann. Es war ein Irrtum, Officer. Glauben Sie mir. Ein entsetzlicher Irrtum. Er hat ja auf mich gewartet. Ich fuhr auf ihn zu, wollte halten, aber ich trat nicht auf die Bremse, sondern aufs Gaspedal. Glauben Sie mir, es war ein Irrtum. Ja, Madame, ich glaube es Ihnen. Aber es wäre gut, wenn es einen Zeugen gäbe. Einen Zeugen? Ja. Hier, ich war Zeuge, Professor. Ich sah den Wagen auf den Mister zufahren, geradeaus. Der Mister stand da und wartete. Ich dachte noch, na, jetzt muss das Auto aber halten. Aber da macht es plötzlich einen Satz nach vorn. Da war es geschehen. Ihr Name? Babcock. Henry Babcock. Und Sie wohnen? Inglewood, Baker Street 23. Danke. Würden Sie bitte weitergehen? Sie behindern die Arbeit der Polizei. Danke. Oh, nichts zu danken, Madame. Egal, was ich vor Gericht aussagen würde, es hätte keinerlei Bedeutung. Denn seit einer halben Stunde ist aktenkundig, dass ich unfähig bin, vor Gericht auszusagen. Selbst dann, wenn ich gesehen hätte, dass das Auto zunächst gar nicht direkt auf Mr. Sean zugefahren ist. Und die Frau im Wagen erst im letzten Augenblick das Steuer ein wenig nach links bewegt hat.